Nun kann man natürlich sagen, dass es eben die Verlierer sind, die sich nicht durchsetzen können, die Dummen und Kranken, die es dann auch nicht hinbekommen, ihre Kinder vernünftig zu erziehen. Aber es ist die Armut, die krank macht. Armut nimmt Familien die Handlungsfähigkeit. Armut sorgt dafür, dass manche Kinder zum Ballettunterricht gehen können und andere nicht. Dass manche Kinder in Häusern mit Gärten aufwachsen und andere nicht. Dass manche Eltern einen Freundeskreis haben, der den Kindern zum Geburtstag gratuliert, ihnen Geschenke macht und andere nicht. Dass manche Kinder am Leben teilnehmen und andere nicht. Arbeitslosigkeit und ihre Stigmatisierung entzieht erwachsenen Menschen die Verfügungsgewalt über sich selbst. Dass dieselben Erwachsenen dann daran scheitern, ihre Kinder zu funktionierenden Mitgliedern der Gesellschaft zu erziehen, sollte eigentlich niemanden wundern. Man darf sich nun völlig naiv fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, Menschen erst gar nicht finanziell und sozial verelenden zu lassen, um dann später zu versuchen, sie mit großem finanziellen Aufwand und wenig Erfolg aus ihrem Elend zu retten. Ob es also nicht nachhaltiger wäre, die Milliarden, die für Jugendhilfe ausgegeben werden, einfach in die Familien umzuverteilen, in denen arme Kinder aufwachsen. Aber das würde ja wirken, als bekämen die Armen etwas umsonst.